Kapitel 5 Verben Vergangenheit Perfekt 1 Übung 4 Post aus dem Urlaub A. Ergänzen Sie die Perfektformen. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Hey, Anne hat geschrieben. Hör mal. Liebe Stefanie, morgen ist unser super Sommerurlaub leider schon vorbei. Aber die 14 Tage hier auf Gran Canaria waren wirklich toll. In der ersten Woche haben wir ein Auto gemietet. Damit haben wir ein paar schöne Ausflüge gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Insel so schön ist. Wir haben fast ganz Gran Canaria gesehen. In den 2 Wochen haben Martin und ich auch sehr nette Leute getroffen. Mit ihnen haben wir am Strand oft Volleyball gespielt oder wir haben abends noch zusammen draußen gesessen. Und das Essen ist hier auch so lecker. Ich habe die ganze Zeit nur gegessen. Und weißt du was? Ich habe 5 Bücher gelesen. Super, oder? Am schönsten ist aber, ich habe keine Minute an die Arbeit gedacht. Ich hoffe, dass ihr auch so schöne Ferien hattet. Ganz liebe Grüße und bis bald. Deine Anne.